Kundgabe 5730. Empfangen durch Bertha Dudde am 22.07.1953. Kraft des Wortes. Willensschwäche, Kleingläubigkeit. Vertiefet euch nur in mein Wort, so ihr schwach werdet im Glauben und in der Liebe. Und sichtlich werdet ihr Stärkung erfahren, weil euch durch mein Wort die Kraft direkt von mir zugeht. Der kraftlose Zustand, der Zustand der Unduldsamkeit, der Kleingläubigkeit, ist immer ein Zeichen von Willensschwäche. Er ist ein Zeichen, dass sich mein Gegner wieder große Mühe gibt, euch abwendig zu machen von mir. Und ihr widerstehet ihm nicht, weil ihr zu schwach seid und lasset euch von ihm aufreizen zu unruhigen Gedanken, zu Zweifeln und auch zu lieblosen Handlungen, wenn ihr ihm nicht den Widerstand entgegensetzet, der euch frei macht von ihm, wenn ihr ihm nicht mein Wort entgegenhaltet, das er nicht hören kann und darum flieht. Denn mein Wort ist Kraft. Mein Wort gibt euch die euch fehlende Kraft und verdrängt ihn auch aus eurer Nähe, weil mein Gegner mich flieht, der ich euch im Wort gegenwärtig bin. Was also habt ihr zu fürchten, so ihr im Besitz meines Wortes seid und euch hineinversenket in jeder geistigen und irdischen Not? Ob ihr mich im Gebet anrufet, ob ihr mich zu euch reden lasset im Wort, immer verlanget ihr dann nach meiner Gegenwart, und es wird euch geholfen. Ihr habt wahrlich nicht nötig, kleingläubig, verdrossen oder bedrückt zu sein, die ihr euch durch mein Wort alles abschütteln könnet, was euch quält. Denn es ist Kraftlosigkeit und Willensschwäche, die euch herabziehen, die ihr aber jederzeit beheben könnet, wenn ihr es selbst wollet. Denn mein Wort ist die Antwort auf alles, was euch bewegt. Mein Wort ist Trost und Zuspruch, Mahnung und Warnung zugleich. Und es wird euch stets das geben, was ihr benötigt in Seelennot. Mein Gegner wird noch oft an euch herantreten, weil er das Licht hasset, das von euch ausstrahlet, weil er alles versucht, um euch an der Ausstrahlung des Lichtes, das euch von oben zugeht, zu hindern. Er weiß es, dass er durch euer Wirken an Macht verliert. Er weiß es, dass ihr ihm Seelen abwendig machet, und er scheut daher vor nichts zurück, um euch zu Fall zu bringen. Wisset, dass jede ungeduldige Herzensregung, jeder Unmut, jedes Versagen auf geistigem Gebiet von ihm geschürt wird, dass sie gewissermaßen von ihm veranlasst sind, wozu er sich wieder eurer Mitmenschen bedient und dass er nur darauf wartet, dass ihr auf sein Gegenwirken reagiert, um dann euch die Möglichkeit zu nehmen, zu arbeiten für mich und mein Reich. Und dann triumphiert er. Lasset ihm nicht diesen Triumph, sondern flüchtet euch zu meinem Wort, das immer die Gegenkraft ist seines Wirkens und das ihn immer besiegen wird. Nur euer Wille muss mir zugewandt sein, dann sind alle seine Versuche erfolglos. Denn ich lasse wahrlich nicht meine Kinder in seine Hände fallen, die nach mir verlangen. Ich rede dann voller Liebe zu euch und gebe euch wieder, was er euch entreißen wollte: den Glauben, die Liebe, die Ruhe des Herzens, den Frieden aus mir. Amen.